Wer hat diesen Unterschied in der Kirche begründet? Diesen Unterschied in der Kirche hat Jesus Christus selbst begründet. Das ist also göttliche Einsetzung. Kann auch die Kirche nichts dran ändern oder rütteln. Das ist ja die Misere mit dem, Anführungszeichen, neuen Kirchenrecht. Zweite, die Laien zuerst behandelt, das Gottesvolk, und dann die besonderen Laien sozusagen, besonderen Glieder der Kirche, den Klerus, die Ordensleute. Das steht alles auf dem Kopf, weil sie eben nicht mehr die katholische Kirche ist und alles anders sieht und lehrt, glaubt, tut.